Château de la Soldanelle, 22. August 1910, Montag. Bei strömendem Regen war ich eben unten im Dorf, um mir dies Heft zu kaufen. Es soll mein Tagebuch sein. Ich werde schwerlich jeden Tag zu Eintragungen kommen und jedenfalls kaum je zu ausführlichen. So werde ich mich also einrichten müssen. Johannes gab mir drei Bände der Tagebücher Farnhagens von Ense mit, die ich gierig lese. Damals lohnte es noch, Tagebücher zu schreiben. Trotz der Armseligkeit der vormärzlichen Politiker, welche bewegte Zeit, welche Beziehung zwischen Geistigkeit und Öffentlichkeit, welche Teilnahme der großen Geister Farnhagen, Humboldt, Tieck, Bettina van Arnim und so weiter an den Geschehnissen des Tages. Und heute? Unsere Zeit ist bei Gott nicht minder armselig, unsere Regierung nicht minder jämmerlich, unsere Politik nicht minder schikanös, knechtschaffen und vormärzlich. Nur eins unterscheidet unsere Tage von Farnhagens. Heut ist auch das Volk interesselos. Und die Geistigkeit nimmt schon gar nicht teil an allem, was vorgeht. Ich werde in dies Tagebuch nicht viel Zeitprophetisches zu vermerken haben. Château d'Eu, Dienstag, 23. August 1910. Farnhagens Tagebücher halten mich in großer Spannung. Ich erlebe alle Erregungen des Jahres 1844 mit. Gewiss, die Zeit war kläglich genug, und doch wie beneide ich die Menschen, die in ihr lebten. Denn inmitten aller Kläglichkeit war doch die große und allgemeine revolutionäre Sehnsucht, das Wissen um ein nahe bevorstehendes Ereignis, vor allem die Teilnahme aller an allem Geschehen und an allen neuen Ideen. Und heute? Die gleiche Kläglichkeit und Jämmerlichkeit, nur ohne jeden Pfad, der hinausführt. Gleichgültigster Stumpfsinn in allen Schichten des Volkes. Und was das Schlimmste ist, alles, was neu ist und zukunftsträchtig, wird vertuscht, unterdrückt, totgeschwiegen oder zur Unkenntlichkeit gefälscht. Das ist der Triumph der Pressfreiheit, die damals erkämpft wurde, dass die Presse selbst über alles, was geistiger Wert heißt, eine Zensur übt, die viel ärger ist als die schlimmste Polizeizensur. Über mein Bestreben, dem fünften Stand sozialistischer Ahnung einzuflößen, das doch durch den Geheimbundprozess wahrlich den stärksten Anspruch auf Öffentlichkeit erhielt, ist kein Mensch orientiert worden. Die gesamte Presse, ausnahmslos, hat es vorgezogen, die Prozessberichte so zu fälschen und zu entstellen, dass ich lächerlich dastehe, ohne meine Absicht auch nur irgendwo wiedergegeben zu sehen. Der Sozialist, das bestgeschriebene und bestgeleitete Blatt, das zurzeit in Deutschland erscheint, wird nie und nirgends erwähnt. Alles trottet im alten Stumpfsinn weiter. Und die Sozialdemokratie hütet ihre Lämmer am bravsten, auf dass sie nicht etwa auf die Idee kommen mögen, es gäbe außer dem allgemeinen Wahlrecht in Preußen noch Dinge, die eines Kampfes wert sind. Château d'Eu, Freitag, 26. August 1910. Den Farnhagen habe ich nun, soweit ich ihn hier habe, ausgelesen und bin schon seit vorgestern beim Exzerpieren. Landauer schrieb mir, dass er Exzerpte im Sozialist bringen möchte. Im dritten Band fand ich eine Stelle, bei der ich sehr frappiert war. Farnhagen berichtet dort über ein Buch, Berlin, das eben 1846 erschienen sei. Er selbst komme darin schlecht weg. Man nenne ihn darin einen Leisetreter. Tut nichts, fügt er dem hinzu. Aber merkwürdig. Im Augenblick stand der Mann in total anderem Licht vor mir, als ich ihn bisher gesehen hatte. Er war wirklich ein Leisetreter. Diese scharfe Kritik, die er im stillen Kämmerlein in sein Tagebuch zu schreiben wusste, und dabei immer die Ausflüchte und Entschuldigungen vor sich selbst, dass er nicht selbst eingriff, nichts, aber auch gar nichts tat, was die Zustände der Regierung hätte bessern oder den Ausbruch der Revolution hätte beschleunigen können. Château d'Eu, Freitag, 2. September 1910. Meines Vaters 72. Geburtstag. Das Datum weckt in mir Gefühle, die fernab sind von kindlicher Freude und fröhlicher Mitfeier. Bei allen guten Gefühlen, die ich mir noch für meinen Vater erhalten habe, bei allem Respekt vor vielen Zügen seines Charakters, bei aller Sympathie, die wohl im Blut liegt, bei allem Mitleid an den mancherlei Nöten, die er trägt, an denen selbst, zu denen ich Ursache bin,

München, Sonnabend, den 16. Dezember 1911. Nachtragen möchte ich noch von Mittwoch ein Gespräch mit dem jungen Grafen Kaiserling, dem Neffen des Schriftstellers, der mit uns im Simpel saß. Ich sprach mit ihm über Tolstoi, Turgenew, Andrejew und andere revolutionäre Russen. Er zeigte lebhafte Sympathie für die Revolution und erzählte mir von mehreren Attentaten auf den Zaren, die ungeheuer kühn unternommen waren, aber durch vage Zufälle vereitelt wurden. Einmal war eine Auster vergiftet worden. Als sie ihm serviert wurde, ließ er scherzhafterweise den ihm bestimmten ersten Austernteller einer kleinen jungen Prinzessin reichen. Sie starb. Ein ganz ähnlicher Versuch wie seinerzeit bei Alexander II. Soll auch gegen Nikolaus gemacht sein, dass nämlich sein Zimmer unterminiert wurde. Die Explosion sei auch erfolgt, doch hatte der Zar, da ein Prinz sich verspätete und die ganze Hofgesellschaft warten ließ, den betreffenden Raum noch nicht betreten. Kaiserling behauptete, diese Dinge absolut sicher zu wissen. Sie würden aber sehr verheimlicht. Wir sprachen lange über das russische Volk und die revolutionären Hoffnungen in Russland. Ich hatte den Eindruck, der junge Graf kokettiere etwas mit den revolutionären Ideen. Aber schließlich ist ja in jeder Pose ein echter Antrieb. Und mir ist die Pose nach dieser Richtung immerhin weitaus sympathischer als die umgekehrte, für die als Beispiel mein alter Hardy mal wieder in München eingerückt ist. Ich war vorgestern mit ihm und Emmy im Stefanie beisammen und er erklärte, er halte es jetzt mit der Reaktion und gegen die Humanität. Er trug auch ein bezügliches Buch bei sich. Ich sprach ihm von Überzeugungen und dass er davon nichts verstehe, aber wir blieben friedlich. Ich habe ihn ja doch sehr, sehr gern. München, Sonnabend, den 30. Dezember 1911. Ich habe heute nicht 300, sondern 500 Mark vom Drei-Masken-Verlag bekommen und bin nun für die nächsten Tage und Wochen aus allen Nöten. Johannes soll heute geschickt bekommen. Bing berichtete mir von einem Pumpbrief, den er von ihm bekommen habe. Ella soll kriegen. Der Kain ist wieder für den Januar gedeckt und ich werde sogar noch nach der Zahlung meiner Schulden an Uli und Lotte Geld genug übrig behalten. Ein merkwürdiger Zwischenfall stellte im letzten Moment noch in Frage, ob ich überhaupt zum Verlag gehen könnte. Ich stand erst um 12 Uhr mittags auf und fand meine Schuhe nicht vor der Tür. Das Mädel behauptete, auch keine zum Putzen gefunden zu haben. Kurz und gut, die Schuhe waren gestohlen. Die anderen sind beim Schuster in Reparatur und meine alten Stiefel habe ich neulich verschenkt. Ich konnte also nicht fortgehen und tobte. Endlich lieh mir mein Herr Stör, Vortragskünstler vom Serenismus, ein paar gelbe Stiefel, die halbwegs passten. Nur war der linke für ihn eigens gebaut, da er an dem Fuß 6 Zehen hat. Und so musste ich mich sehr quälen, bis ich reich vom Drei-Masken-Verlag zurückkehrend mir auf dem Wege schon ein paar neue Schuhe für 18,50 Mark kaufte. Gestern Abend war endlich mal wieder eine Gruppenzusammenkunft im Gambrinus. Wir waren nur sehr wenige, mit Morax und mir etwa 12 Personen, da die eingeladenen Studenten, die wohl alle zu den Ferien fort sind, nicht gekommen waren. Ich sprach, obwohl wir so wenige waren, eine ganze Stunde über die Wahlen, da 4 neue Leute dabei waren, die Morax aus der Volksküche herangeschleppt hatte. Wir haben beschlossen, vorläufig wieder alle Freitage im Gambrinus zusammenzukommen. Vielleicht kommt doch noch eine neue, ansehnliche Gruppe Tat zustande. Am 6. Januar soll ich bei der Freien Vereinigung der Holzarbeiter über die Reichstagswahlen sprechen. München, Sonntag, der 31. Dezember 1911. Der Kain-Kalender für das Jahr 1912 ist heraus. Gott sei Dank. Seit 3 Jahren meine erste Buchpublikation. Der Krater war die letzte. Der Kalender sieht sauber und hübsch aus. Auch der Inhalt erfreut mich jetzt, da ich das Ganze endlich gedruckt vor mir sehe. Vorne mein Porträt auf gelblichem Kunstdruckpapier, die Fotografie der Hänse Hermann stehend mit dem Hut in der Hand mit Faksimile-Namenszug. Das Büchelchen ist 5 Bogen stark. Ich hoffe, dass die Buchhandlungen es ordentlich absetzen werden, damit Steinebach Mut fasst, weiter zu drucken und weiter zu kreditieren. Auf meinen Reichtum hin musste ich schon gehörig bluten, so dass ich heute meinen dritten 100-Markschein wechseln ließ. 30 Mark verpumpte ich an Thesing, 20 an Bolz, 10 an den Grafen Kaiserling. An Johannes schickte ich 80 Kronen statt 50, an Ella 20 Mark. Uli versprach ich 10 Mark und ebenfalls 10 Mark schenkte ich eben Frieda Wiegand, die mich diesen Moment verließ. Ich hatte das Einschreiben hier bei ihrem Kommen abgebrochen und mit der ich das alte Jahr mit einem schön verlaufenden und durch kein Korsett und keinen Klingellärm gestörten Koitus verabschiedete. München, Freitag, Sonnabend, der 26. 27. Januar 1912, nach 3 Uhr nachts. Um 2 Uhr ging ich dann noch in die Blüte, wo der Simplicissimus-Hausball stattfand. Ich kam in eine schon sehr ausgelassene Stimmung hinein. Alle waren schon reichlich angeheitert. Lotte, Uli, Strich, Seewald, Thesing, Kutscher und Frau, Alva, Tarasch, die Kündinger, die reizend aussah. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen gehabt. Der kleine Hörschelmann, und dann entdeckte ich Dr. Gotthelf mit seinem Lottchen und meiner Pepi. Man flößte mir sofort von allen Seiten Sekt ein, so dass ich sehr schnell auch in die rechte Karnevalslaune kam und viel Unsinn trieb. Lange hielt die gute Stimmung aber bei mir nicht vor. Zwar küsste ich eine Unmenge Mädchen, aber die, auf deren Küsse ich am meisten Wert gelegt hätte, versagten sich mir. Ich äußerte zu Lotte: Man darf nicht gleichzeitig einen Bart und Nerven haben. Das Puma küsste mich einmal, als sie mich traurig allein fand, verstohlen auf den Mund und sagte: Du bist mein Freund. Aber Pepi behandelte mich schlecht. Als ich sie zur Rede stellte, sagte sie einmal: Als Freund habe ich dich sehr gern, aber verlang nicht mehr von mir. Es tat weh, aber ich musste lachen, auch sie. Sie knutschte mit Strich, Alva und dem Einbein Schmidt, der plötzlich wieder aufgetaucht ist. Ich verlegte mich später aufs Beobachten. Es ging in der Tat geradezu bakantisch her, und ich glaube, wäre ich nicht so unglücklich gewesen, ich hätte sehr glücklich sein können. München, Freitag, der 9. Februar 1912. Abends Fest bei Uli. Ich hatte zuerst großen Ärger über Lotte. Sie knutschte mit Kronos auf einem Divan. Ich wollte ihr guten Abend sagen. Dabei stieß sie mich mit dem Fuß so stark vor die Brust, dass mir fast der Atem ausging. Ich war wütend. Sie kam natürlich gleich an und bat um Verzeihung. Es sei nicht bös gemeint gewesen. Aber mir war schon durch den heftigen Schmerz, den ich empfand, die Laune verdorben. Uli merkte das und holte von mir den Grund meiner Verstimmung heraus. Sie war unendlich nett dabei, küsste mich sehr herzlich und sagte: Aber mühsam, du weißt doch, dass wir dich alle lieb haben. Dann holte sie Lotte herbei, die mir zum Trost die Zunge, so weit es ging, in den Mund schob. Ich war charakterlos genug, mich dabei wirklich zu beruhigen, und so küsste ich fröhlich weiter. Die Kündinger, Emmy, einen homosexuellen jungen Italiener, Strich und sogar die hässliche Frau Kutscher. Schließlich kamen Götzens, und bei Fanny fand ich genug zu tun. Die Frau ist rasend verliebt in mich. »Mach mich nicht toll«, bat sie fortwährend. Und als ich sie nachhaltig bat, sie möchte mich doch endlich mal besuchen, sagte sie: »Wenn du willst, dass ich sterben soll, komme ich.« München, Montag, der 22. Juli 1912, abends. Ich habe mich heute mit Jenny verlobt. Sie liebt mich, und wenn nicht Satan selbst Minen legt und meine Hoffnungen zerstört, dann werde ich bald glücklich und erlöst sein. So komisch mir die Vorstellung ist, dass ich Bräutigam sein soll, so sicher weiß ich, dass ich recht tue, den kleinen Peinlichkeiten nicht aus dem Wege zu gehen. Mir ist die Verlobung und Hochzeit nicht Ziel meines Weges, aber ich verschmähe die Formalitäten nicht, da sie mir Mittel scheinen zu herrlicher Gemeinschaft mit Jenny. Ihrer wert sein, das ist nun meine Aufgabe. München, Donnerstag, der 22. August 1912. Diese Tagebücher feiern heute ihr zweijähriges Jubiläum. Es war doch eine sehr gescheite Idee, damals im Sanatorium sie einzurichten. Es ist in den 2 Jahren viel in mir und um mich geschehen. Menschen sind an mir vorübergegangen, Ideen sind gereift. Ich habe den Keim gegründet, allerlei geschrieben und gestaltet, Frauen haben in meinen Armen gelegen. Und jetzt stehe ich vor dem großen Wendepunkt meines Lebens, wo ich mein Schicksal dauernd mit dem eines sehr geliebten Weibes vereinigen will. In den Tagebüchern kann ich all die Entwicklung so ganz genau zurückverfolgen. von ihren ersten Anzeichen an bis zum Erfolg oder bis zum Debakel. Jeden Tag lese ich, was ich vor einem Jahr schrieb. Von heute ab werde ich nun auch die Notizen nachlesen, die ich vor 2 Jahren schrieb. Und so erhält sich in mir die Erinnerung auch an kleine Einzelheiten. Wie lange ich das Tagebuch noch so exakt führen werde, weiß ich natürlich gar nicht. Eines Tages kann es plötzlich aufhören, ebenso wie ich eines Tages die Lust am Kein verlieren kann. München, Montag, der 26. August 1912. Also, es ist abgemacht. Meine moralische Standhaftigkeit ist erschüttert. Für Jenny ist provisorischer Ersatz eingestellt. Grete Krüger wird mein Ferienverhältnis. Freitagabend, ich ließ ihretwegen die Gruppe im Stich, war sie bei mir, um Gedichte von mir sich zum Vortrag auszubitten. Als ich sie küsste, bot sie mir direkt an, mir beim Aufräumen meines Zimmers zu helfen, und als ich ihr sagte, ich dächte daran, mir eine Wohnung einzurichten, wollte sie gleich alle Arbeit dabei übernehmen. Ich klärte sie deshalb darüber auf, dass ich heiraten möchte, was sie sichtlich traurig stimmte. Aber sie ist auch nur Strohwitwe, und zwar doppelt. Sowohl Bloch, der zurzeit in Amerika ist, wie auch ihr eigentlicher Verlobter, ein Grieche, will zurückkommen oder sie zu sich kommen lassen und womöglich heiraten. So einigten wir uns auf Liebe für Zeit.